Es ist 13 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Nina Lenfer. Guten Tag. In Deutschland wird heute ein neuer Bundestag gewählt. Mehr als 60 Millionen Wähler dürfen ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet und schließen pünktlich um 18 Uhr. Johannes Zuber, WDR aktuell. Allein in NRW dürfen mehr als 13 Millionen Menschen wählen, davon 670.000 zum ersten Mal. Dafür wurden tausende Wahllokale eingerichtet, viele davon in Schulen oder Kindergärten. Mehr als 100.000 Menschen arbeiten dort als ehrenamtliche Wahlhelfer. Sie achten auf einen reibungslosen Ablauf und zählen am Ende die Stimmzettel aus. Pünktlich um 18 Uhr werden dann die ersten Prognosen veröffentlicht. Das vorläufige amtliche Endergebnis gibt es aber erst in der Nacht. Die Duisburger wählen zusätzlich auch einen neuen Oberbürgermeister und sie stimmen darüber ab, ob auf dem ehemaligen Love Parade-Gelände am Hauptbahnhof das größte Outlet-Center Deutschlands gebaut werden soll. In Mexiko sind durch ein Nachbeben mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Es ist bereits das 3. schwere Erdbeben innerhalb von 2 Wochen. Das Zentrum lag im Süden des Landes, die Erschütterungen waren aber noch im mehrere hundert Kilometer entfernten Mexiko-Stadt zu spüren. Anne Demmer, WDR Mexiko-Stadt. Menschen flüchteten aus ihren Häusern auf die Straße. Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben vom Dienstag ist mittlerweile auf mehr als 300 gestiegen. Die Rettungskräfte in Mexiko-Stadt mussten für kurze Zeit ihre Arbeit unterbrechen. Nach wie vor suchen sie nach Überlebenden. Doch Überlebenschancen gibt es nach 72 Stunden kaum, sagen Experten. Laut Innenministerium richtete das Nachbeben in Mexiko-Stadt keine weiteren schweren Schäden an. Zeitgleich stieß der Vulkan Popocatépetl eine Aschewolke aus. Es besteht allerdings kein Zusammenhang zum Erdbeben, sagen Experten. Weitere Meldungen im Überblick. Auf der indonesischen Insel Bali sind inzwischen mehr als 34.000 Menschen aufgerufen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Sie leben im Umkreis des Vulkans Agung, der möglicherweise kurz davor steht, auszubrechen. Die allermeisten Touristen sind nicht betroffen, die Touristenzentren sind weit entfernt. Der argentinische Staatsanwalt Niesmann ist 2015 offenbar ermordet worden. Zeitungen zitieren entsprechende Polizeiberichte. Die Justiz hatte dagegen erklärt, alles deute auf einen Suizid hin. Niesmann hatte zu einem Anschlag auf ein jüdisches Zentrum in Buenos Aires ermittelt. In der spanischen Region Katalonien demonstrieren die Menschen heute wieder für eine Unabhängigkeit von Spanien. Genau eine Woche vor der geplanten Volksabstimmung finden in vielen katalanischen Städten und Dörfern Aktionen statt. Die sollen nach Angaben der Organisatoren eher Volksfestcharakter haben und friedlich bleiben. In Hessen sind 3 Menschen nach dem Zusammenprall mit einem Falschfahrer gestorben. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim gewendet, weil dort ein Stau war. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er auf der linken Spur in die Gegenrichtung und stieß mit 2 Autos zusammen. Der Fahrer selbst erlitt lebensgefährliche Verletzungen. WDR aktuell aus der Region. In Dortmund wird die traditionelle Wahlparty im Rathaus heute anders aussehen als üblich. In der Bürgerhalle gibt es Musik und politisches Kabarett. Damit will die Stadt verhindern, dass Neonazis die Wahlparty als Bühne nutzen. Wolfram Götz, WDR Dortmund. Bei der Landtagswahl vor 4 Monaten war das Dortmunder Rathaus ziemlich leer. Bis auf eine Gruppe von Neonazis, die sich gut sichtbar in Szene setzte. Die anwesenden Lokalpolitiker zogen sich zurück oder protestierten mit Spruchbändern von der Empore im Saal aus. Diesmal soll es anders werden, bunt und voll. Deswegen hat die Stadt alle Helfer eines großen Stadtfestes für Vielfalt und gegen Rassismus eingeladen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In Westfalen bleibt es heute meist grau und bewölkt. Im Rheinland, im Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland ist es freundlicher. In Arnsberg bis 17, in Kamen bis 18 und in Bergisch Gladbach bis 19 Grad. Morgen ist es dann abwechselnd freundlich und bewölkt. Neben einigen Schauern kann es vereinzelt auch Gewitter geben. Dabei höchstens 16 bis 20 Grad. Das war WDR aktuell. Und hier ist der WDR4-Verkehrsservice. Los geht's auf der A1. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten noch bis morgen Vormittag gesperrt. Bitte nehmen Sie die Umleitungen über die A45 und die A2. Im Moment gibt es 2 Kilometer Stau ab Hagen Nord. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Wesel und Dienstlaken Nord 8 Kilometer Stau. Nach einem Unfall in der Baustelle ist nur eine Spur frei. Es dauert etwa eine halbe Stunde länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Mülheim und dem Kreuz Leverkusen 3 Kilometer stockend, mehr als 10 Minuten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlamark 4 Kilometer stocken, mehr als 10 Minuten. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Diemelstadt und Warburg 3 Kilometer Stau, etwa 20 Minuten. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Freudenberg 8 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Castrop-Rauxel Ost und dem Kreuz Dortmund Nordwest. 3 Kilometer Stau, mehr als 10 Minuten. Und B236 Schwerte Richtung Lünen zwischen Schwerte Ärgste und Schwerte 4 Kilometer Stau. Es dauert etwa eine halbe Stunde länger. WDR 4. WDR 4. Mein Wahlsonntag. Mit Katrin Brackmann. Schönen Sonntag wünsche ich. Halbzeit bei der Bundestagswahl. Seit 5 Stunden haben die Wahllokale auf. Noch 5 Stunden können Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, wählen gehen. Und außerdem haben Sie auch bei uns noch immer die Wahl. Ihre Musikwahl unter wdr4.de oder am Telefon 0221 56789 3x4. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche. WDR 4. Meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Und der Wunsch hier ist für Hermann Josef Schäfer aus Dormagen, Johnny Ray, Yes Tonight, Josephine. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. Yep, yep. Whip up the boom. Promise me your lips are mine. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. Josephine, tonight's the time. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. I will squeeze and hold you tight. Yep, yep. Whip up the boom. Josephine, yes tonight. Yes tonight. I have loved you from the start. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. I will keep you in my heart. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. I will get you by and by. Yep, yep. Whip up the boom, diddy boom, diddy. If I don't, I sure will try. Yep, yep. Whip up the boom. Yeah. Hier ist WDR 4. Ich hoffe, dass Dagmar Klug in Neunkirchen-Seelscheid jetzt gerade ihren Hund an der Leine hat, weil sie sich nämlich einen Song gewünscht hat, Bryan Adams' Summer of 69, den sie mal als Klingelton auf dem Handy hatte. Und jedes Mal, wenn der Song jetzt im Radio gespielt wird, läuft der Hund zum Handy. Also auf, lieber Hund, zum Handy. Hier ist Bryan Adams' Summer of 69 für die Dagmar. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. I had the choice. Yeah, I was one. immer noch richtig gut, oder? Perfekt ja auch zum Luftgitarre spielen. Bryan Adams, Summer of 69 am WDR 4 Wahlsonntag. Heute ist nicht nur Bundestagswahl, heute wählen Sie auch die Musik aus. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wann kommen eigentlich die Beatles? Jetzt gleich kommen die Beatles. Dann habe ich aber noch eine wunderschöne Mail bekommen über WDR4.de von Andreas Möllenbeck aus Dienstlagen. Er wünscht sich Al Stewart, Year of the Cat, und schreibt dazu: Ich bin im Herbstwinter 78 zu meiner Ausbildung nach Stuckenbrock in Ostwestfalen gefahren. Jeden Sonntagabend hin und Freitag wieder zurück ins Ruhrgebiet. Ich erinnere mich, dass es ein kalter Winter war. Im Kassettenrekorder lief Al Stewart in der Endlosschleife und hat mir so die Zeit verkürzt. Immer wenn ich heute auf der A2 in Richtung Ostwestfalen fahre, muss ich an diese Zeit und an Al Stewart denken. Lieber Andreas, ich hoffe, dass Sie gleich auch wieder dran denken, denn gleich gibt's Ihren Song. Vorher gibt's aber noch, weil mehrfach gewünscht, die Beatles mit Hey Jude. Einmal für Harald Kanapping aus Duisburg-Buchholz und einmal für, wo haben wir ihn denn? Bernd Lammers aus Heek-Nienburg. Viel Spaß. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. WDR 4. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. And you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue-tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. You take her to find what's waiting inside the year of the cat. Stuart, The Year of the Cat bei WDR 4. Am WDR 4 Wahlsonntag. Heute ist Bundestagswahl. 18 Uhr schließen die Wahllokale. Dann gibt's die ersten Prognosen und dann die Hochrechnungen. Und dann sind Sie übrigens ganz nah dabei. Wenn es nämlich dann heute spannend wird, dann ist die Lindenstraße wirklich ganz nah dran an der Realität. Dann gucken Mutter Balmer und Co. gebannt auf den Fernseher und kommentieren die aktuelle Prognose nach Schließung der Wahllokale. Das tun sie allerdings nicht live. Die Szene, die dann gelaufen wird, wurde bereits Anfang September aufgezeichnet. Hä? Wie jetzt? Wie kann man denn da wissen, wie es ausgeht? Moritz Asachs alias Klausi Balmer erklärt, wie es geht. Nein, ich weiß, ich kenne die Reaktionen der Charaktere, die in dieser Szene vorkommen, auf ein mögliches Wahlergebnis. Ach so, okay. Also genau genommen kennt Moritz Sachs die Reaktion seiner Serieneltern Helga und Hans Balmer, die von Gabi Zenker und die von seiner Figur Klaus Balmer, nicht bloß auf eines, sondern auf eben verschiedenste mögliche Wahlergebnisse, weshalb die Dreharbeiten für die am Ende vielleicht eine Minute dauernde Szene ziemlich lange gedauert haben. Im Grunde sitzen Hans, Helga, Gabi und ich, also Klaus, vor einem leeren Fernseher und kommentieren fiktive Wahlergebnisse. Einmal wird es schwarz-gelb, einmal ist es nur noch große Koalition ist möglich oder Jamaika könnte es werden. Einmal die AfD ist sehr stark, einmal die AfD ist nicht so stark. Das heißt, wir haben, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Varianten gedreht und die verschiedensten Kommentare nochmal als Nurton aufgenommen, die wir dann auch sagen, oh, ah oder oh nein oder was immer dann Hans, Helga, Gabi oder Klaus meinen, da kommentieren zu müssen. Also beim Dreh Anfang September haben die Lindenstraßenmacher dann so eine Art Setzkasten angelegt, aus dem sie dann heute Abend, kurz nach 18 Uhr, gleich nach der ersten Prognose, in größter Eile die passenden Bilder und Töne raussuchen und nachträglich in die ansonsten natürlich längst fertige Serienfolge reinbasteln. Die Fantasie der Fernsehleute und dem Material reichen relativ weit. Bei allzu abenteuerlichen Wahlüberraschungen müssten sie allerdings passen. Angenommen, FDP und AfD bilden eine Koalition mit jeweils 30% der Stimmen oder sowas. Dafür sind wir dann nicht gerüstet. Nein, da haben wir dann keine Chance. Moritz Asachs alias Klausi Balmer hat uns ein paar Wahlgeheimnisse der Lindenstraße verraten. Die läuft heute Abend übrigens ausnahmsweise erst um 7:45 und wegen der Wahlberichterstattung nicht im ersten, sondern im ARD-Sender One. So, jetzt sind wir wieder bei WDR 4 und bei ihren Musikwünschen. Jetzt für Britta Fichtner in Bochum. Sie wünscht sich die Sportfreunde Stiller für ihren Mann. Sie möchte ihm den Tag versüßen und er soll schnell Feierabend machen. Ein Kompliment. Das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge, der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hakt. So wertvoll, dass man es sich gerne aufspart, und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. die Sportfreunde Stiller. Ein Kompliment bei WDR 4 am Wahlsonntag. Und das hier ist der Schlusstanz bei der Hochzeitsfeier von Anna Böhm aus Ratingen. Und darum hat sie ihn sich gewünscht. Hier ist Billy Idol, Eyes Without a Face. Bei WDR 4 am Wahlsonntag. Und jetzt gucken wir, was auf den Straßen los ist. Ich habe hier Staus und stockenden Verkehr ab 2 Kilometer Länge. A1 Osnabrück Richtung Münster zwischen dem Kreuz Lotte Osnabrück und Lengerich 7 Kilometer stockender Verkehr. Es dauert mehr als 10 Minuten länger, bis sie da durch sind. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt. Nehmen Sie die Umleitung über die A45 und die A2. Im Moment gibt es 4 Kilometer Stau ab Hagen Nord und es dauert mehr als eine halbe Stunde, bis Sie da durch sind. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Wesel und Dienstlaken Nord 5 Kilometer Stau. Nach einem Unfall in der Baustelle ist nur eine Spur frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Mülheim und dem Kreuz Leverkusen 3 Kilometer stockender Verkehr. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Wittenhäfen und Bochum-Leer 2 Kilometer stockend. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Riemke und Recklinghausen-Hochlamark 6 Kilometer stockend, 20 Minuten. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Diemelstadt und Warburg 3 Kilometer Stau, etwa 20 Minuten. Und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Freudenberg 8 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa eine halbe Stunde länger.

Hallo. Sie haben einen schönen Song von Clowns und Helden ausgesucht. Die waren ja so ein One-Hit-Wonder in den 80ern mit Ich liebe dich. Und dieser Song hat eine ganz besondere Bedeutung für Sie. Oh ja. Also ich fasse mich mal eben ganz kurz. Ich habe in den 80ern einer Clique angehört, in der auch mein Mann war. Und er hat mich dann immer mit seinem alten Ascona durch die Gegend chauffiert. Und immer wenn dieses Lied kam, wurde das Radio eben ganz laut gestellt. So in der Hoffnung, dass ich also mal irgendwas merke, was er denn von mir möchte. Ich habe das dann auch irgendwie immer gut ignoriert. Und ja, dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und also er war verliebt in mich und haben uns aus den Augen verloren. Und dann bin ich geschieden worden. Ich war mittlerweile verheiratet, hatte eine Scheidung hinter mir und habe dann festgestellt, dass er neben meiner Mutter in das Haus eingezogen war. Ja, und dann haben wir uns eben wieder angenähert. Und heute sind wir seit 14 Jahren glücklich verheiratet. Und das ist dann eben unser Lied. Weil jetzt passt es einfach. Jetzt erwidere ich das sozusagen auch. Und er hat es schon immer gewusst. Ja, genau. Er wusste das. Nur ich wollte es irgendwie nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu. Er hat, wie heißt Ihr Mann? Detlef. Detlef, du hast es immer schon gewusst. Das gibt die Eva im Radio zu. Und deswegen jetzt für Eva und Detlef aus Dortmund, Clowns und Helden, ich liebe dich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 86 und ich, altes Trottelgesicht, hab mich verliebt. Ich sitze hier vor deinem dummen Foto und bemerk immer wieder, wie hübsch du eigentlich bist. Und wenn ich mal hochguck, dann sehe ich den Telefonhörer. Und ich denke mir, ich nehme ihn ab und ruf dich an und sag's dir einfach. Ist doch die einfachste und normalste Sache der Welt. Vorher rauch ich noch eine Zigarette. Meist rauch ich dann zwei oder drei Schachteln und halt meine Klappe. Nein, für mich bist du nicht nur hübsch. Du bist mehr für mich. Ich liebe dich. Fieber sein. Ja, ja, ich weiß, das geht ja auch wieder weg. Doch ich will, dass deine Freundschaft bleibt und nicht bloß weg. Oh, nicht bloß weg. Ich will mit dir lachen, wenn niemand mehr mit dir lachen kann. Werd nie sagen, du gehörst mir, denn auch ich gehöre dir nicht. Manchmal spür ich, dass du mich ohne ein Wort verstehst. Und wenn du mit mir schläfst, dass sich unter mir der Boden dreht. Wir versprechen uns wirklich keine Ewigkeit. Alles kommt, wie es kommen soll. Ich bin zu allem bereit. Zu allem bereit. Ich kann in dir stehen, wenn niemand mehr in dir stehen mag. Ich will alle Zeit, es für mich zu gehen. Gib mal noch ne Zigarette, ich bin völlig aufgedreht. Ich liebe dich, oh, oh, ich liebe dich, ich liebe dich. WDR 4. So, ich hoffe doch mal, dass Jens Böhmke jetzt gerade richtig abgerockt hat. Er hatte sich nämlich diesen Song gewünscht, The Suite mit Teenage Rampage. Und er hat dazu gesagt, es gibt keine Geschichte zum Song. Einfach unsere Hymne und alle wollten Brian Connolly sein. So, wieder was gelernt. Jetzt kommt der nächste Wunsch hier am WDR 4 Wahlsonntag von Carlo van Well aus Bedburg-Hau. Und zwar hat er sich gewünscht, The Ballad of Lucy Jordan von Marianne Faithfull. Er hat den Titel vor einigen Jahren im Auto gehört. Er fand ihn große Klasse, aber mein Autoradio, schreibt er, kannte damals kein RDS. Also da wurden nicht die Titel angezeigt und die Interpreten. Dann habe ich jahrelang eine fast unmögliche Suche gestartet. Ganz schwierig, ohne jede Info. Im Laden habe ich versucht, den Song zu summen. Ui, der ist aber, glaube ich, nicht einfach zu summen. Alles ohne Erfolg. Und dann habt ihr ihn in diesem Sommer gespielt und ich hatte glücklicherweise im Autoradio RDS. Also diesmal wurde gezeigt, was das für ein Song war. Lieber Carlo, haben wir gerne gemacht, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, jetzt für dich zum Mitsingen The Ballad of Lucy Jordan von Marianne Faithfull. Jordan in a white suburban. suburban town. As she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Her daddy sees a chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She let the phone keep ringing, as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan, where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand, and he led her down to the long white car that waited past the crowd. She'd found forever as she rode along through Paris with a warm wind in her hair. Marian Faithfull bei WDR 4. Jetzt kommt direkt der nächste Wunsch hinterher. Von und für Peter Spiekermann aus Monheim-Baumberg. Er sagt, auf den Song hier habe ich in der Maxi-Version immer Klammerblues getanzt. Der Mann wusste, wie es geht. Love Hurts von Nazareth. Take a lot of-